Wollen Sie noch einen anderen Tipp hören? Pass auf, ist es in Ordnung, wie ich so rede, oder soll ich theoretisch mehr Bücher zitieren? Kann ich wissenschaftliche Zusammenhänge erklären? Pass auf, wisst ihr, was ich andere habe? Ganz einfach einen Schutz. Ich gehe durchs Leben, pass auf, ganz, ist ja schon fast, also, ich gehe durchs Leben mit einer folgenden inneren Einstellung. Jeder Mensch, der mir begegnet, gibt mir Kraft. Das schreiben Sie sich mal auf. Ist das geil? Das könnte das größte Arschloch sein. Jeder Mensch ist meine innere Haltung. Wer mir begegnet, gibt mir Kraft. Also bin ich ja quasi damit auch geschützt. Ich stelle mich dem Leben, weil wir müssen raus aus der Komfortzone. Das mache ich ja hier auch. Aber meine innere Haltung, mein Bild ist ganz klar. Jeder Mensch, der mir begegnet, gibt mir Kraft. Und das schreiben Sie sich doch mal auf als eine Suggestion. Da haben Sie es doch fast schon geschafft. Und Sie werden sehen, dann werden Sie mit Konflikten, mit Reibungen, mit Konfrontationen, die alle wichtig sind. Ne? Also Reibung ist Energie, Leute. Das ist jetzt nicht, da können wir nicht entweichen. Ne? Ganz im Gegenteil. Da müssen wir rein. Ne? Kriegen Sie eine andere Haltung, ist quasi schon so ein eigener Schutz. Ne? Und gehen damit auch anders um. Beobachten Sie das mal in den nächsten Tagen. Sie werden sehen, das ist, Sie werden dann wieder rausfliegen. Wenn Sie sich mal wieder ärgern oder irgendwie auch sich schwach fühlen, dann sagen Sie, ey, bin ich blöd? Ey, guck mal, hier sind doch Leute, das ist richtig. Jetzt könnte ich ein Bild haben. Was für ein Bild müsste ich an sich haben? Bisschen wieder Provokation, ich sage es jetzt schon an, bin ja höflich geworden. Ne? Hier sitzen ja hier alles nur Kümmerversionen. Um Gott. Ne? Das Bild könnte ich ja haben. Oh, scheiße, was soll ich denn hier? So, das ist eine. Jetzt könnte ich aber auch sagen, was habe ich denn davon? Nichts, ist das richtig? Aber absolut nichts. Jetzt könnt ihr auch sagen, okay, alle, die hier sitzen, geben mir Kraft. Damit kann ich natürlich mit der Energie auch besser arbeiten, also wir gesamt. Das merken Sie ja schon, unsichtbar irgendwie, dass hier irgendwie ein bisschen was anderes ist. Und alle noch so, wie sagt man, nicht müde. Ne? Das hat, merken Sie das, ja? Ich könnte jetzt weitermachen, machen wir aber nicht. Sie werden nicht müde. Faszinierend, was hier passiert jetzt gerade. Ja? Das andere, jetzt habe ich den Faden verloren. Geben Sie mir, wie bitte? Sag. Ja, ach so, ja, und jetzt kommt, wissen Sie, wie ich Sie sehe? Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's wirklich spannend. Ich sehe Sie so, wie Sie sein könnten. Und auf Ihren Status quo, auf Ihre Kümmerversion, lasse ich mich gar nicht ein. Was heißt denn das in so einem energetischen Bereich? Wir haben dadurch natürlich alle ein unheimlich hohes Energieniveau. Nicht, im Grunde genommen erhöhe ich Sie damit auch. Ne? Weil soll ich auf Ihrem Energielevel mit Ihnen jetzt mich austauschen? Ne? Das würde, sagen wir mal, es ist auch gut, aber der Prozess ist nicht so wirksam. Also ist mein Kontext, ich sehe Sie alle übrigens, ohne Ausnahme. Ist das toll? Alle so, wie Sie sein könnten. Und damit erhöhe ich mich erstmal, ne? Weil das ist ein Perspektivwechsel. Da erhöhe ich mich erstmal und es erhöht natürlich diese ganze Gruppe. Ne? Weil das ist ja meine innere Einstellung und mit dieser Intention arbeite ich. Da war eine Frage. Ja, Sie sagten gerade, Ihr Gegenüber kann auch das größte Arschloch sein. Ich habe eine ganze Menge Arschlöcher kennengelernt. Die schließen sich aber eigentlich kategorisch aus meinem Leben. Wieso bringt Ihnen das was? Also das verstehe ich nicht. Nein, gute Frage. Haben Sie das gehört? Kurz die Frage, er hat in seinem Leben Arschlöcher, ich sag mal, die schließt er aus. Ja, also mit denen will er nichts zu tun haben, ist das richtig? Ja. So. Ja, ja. Richtig, völlig, genau, aber wir haben, völlig richtig, aber wir haben trotzdem, in unserem Alltag haben wir Begegnungen. Sie können sich die Menschen nicht aussuchen. Sie sind mal auf Vorträgen, Sie sind mal da, Sie sind mal da, Party und, da können Sie ja nicht, damit würde er sich auch limitieren. Dahingehend interessiert mich hier nicht. Wie siehst du auch immer? Schon mit dieser Haltung. Ne? Damit würden Sie sich schon wieder limitieren. Ja? Gut. Warte mal, dann haben wir, also das mit dem, nochmal Himalaya, also haben Sie so ein bisschen, das ist so eine Energie, aus der ich speise. Und das andere war denn, dann dachte ich mir nach dem Himalaya, das war 2004, habe so viel gelernt mit Energie- und Atemübung, musste ja irgendwie mal anwenden, völlig naiv wieder. Und da habe ich irgendwie mit Laufen angefangen. Sag, ja, wenn du Atemübungen hast und das, dann es läuft, also kommst aus dem Körper raus, weil da ist vielleicht ein Thema, was sie sich als Schlüsselsatz aufschreiben. Der Körper ist nicht müde, nur der Geist ist müde. Das ist der Schlüsselsatz, also das sind so Highlight-Sätze, die müssen sie sich quasi wie an ihren Rembrandt abnehmen und das sich richtig, wie hier die so eine Charts sich richtig an die Wand knallen. Der Körper ist nicht müde, nur der Geist ist müde. Merken Sie sich das. Alleine mit dieser Intention. Wir sind unglaublich leistungsfähig und widerstandsfähig und das, jetzt kommt das Schöne, das sogar noch alles ohne körperlichen, mentalen und seelischen Raubbau. Genau was wir jetzt hier besprechen, kann ich unglaubliche Leistung bringen, ohne dass ich mich verbrauche. Das ist im Grunde der Schlüsselweg. Deshalb ist so mein Spezialgebiet, wenn man mich fragt, wie sind Höchstleistungen für Kopfarbeiter möglich ohne mentalen und körperlichen Raubbau. Das ist der Schlüssel im Leben. Ne? Ja? Und Sie kriegen hier so einen kleinen Geschmack. Ne? Wie ist das möglich? Und zwar können Sie das auch super umsetzen. War hier eine Frage? So, und wie gesagt, und dann habe ich das ausprobiert und durch Zufall habe ich auch mit Laufen angefangen und. Und ich habe 3 Weltrekorde, dass Sie nur mal so eine Vorstellung haben. Ich bin der Einzige in der Welt, das ist jetzt nicht anerkannt, der Weltrekorde, aber es hat noch keiner geschafft in der Welt. Ich bin der Einzige in der Welt, der in einem Jahr, weil viele sich dann auch verletzen. Ne? Das ist ja immer also, ein Thema. Wenn Sie, sagen wir mal, so eine extremen Sachen machen und falsch trainieren, dann verletzen Sie sich ja. Übrigens, ich habe nie trainiert, das ist nur so nebenbei. Das ist der Trick. Das können Sie keine extremen Sachen machen, erkläre ich immer, na, vielleicht danach. Ich bin der Einzige in der Welt, der, durch die Sahara gelaufen, kennen Sie den Marathon des Sables, das ist der Wüstenmarathon in der Sahara, mit Gepäck 10 Kilo, kennt ihr, ne? Können Sie das noch ein bisschen erklären, Ihren Weg zum Marathon? Das ist ja auch eine witzige Geschichte, die wurden da, einer hat gesagt, gelaufen ist ein Marathon, das wäre eine kurze Trainingszeit, die der zur Vorbereitung. Ja, ganz kurz, ich habe ja durch dieses Thema Energie aus dem Himalaya, habe ich ja unheimlich viel über Atemtechniken gelernt. Ne? Und wenn man, ich habe dann, weil dann wusste ich, gelernt, der Körper ist nicht müde, nur der Geist ist müde. Also es ist ein Thema mit Konzentration, Achtsamkeit und Klarheit. So. Und habe dann durch diese Übung, quasi meine Atemübung, also meine Atem habe ich synchronisiert mit dem Bild. Merkt ihr? Ein Bild. Ne? Und das bringt sie dann in eine Situation, das muss man natürlich üben, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, dass ich laufe, sondern haben Sie schon mal davon gehört, es läuft. Also es ist jetzt ein bisschen, ne? Es läuft. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich laufe. Man könnte das so übersetzt sagen, können Sie das mal so praktisch runterbrechen? Dann sage ich, ja, mache ich. Die Frage beantworte ich gerne, so wie in Trancezustand. Ne? Ich habe mich quasi in so eine tiefe Hypnose versetzt, unbewusst, wusste ich alles gar nicht, dass ich gar nicht, natürlich Hypnose ist ja Wachzustand hoch 3, aber eben total konzentriert und fokussiert, also das nicht, ne, das im Gegenteil, habe gar nicht gemerkt, dass es läuft. Und dadurch konnte ich aus diesem körperlichen Schmerzen austreten, wenn das so, also weil diese physischen Schmerzen so groß sind bei solchen Belastungen, dass diese ja dann wieder limitieren. Oh, tut alles weh, sie können nicht mehr. Und dann habe ich gelernt, aus meinem Körper auszutreten, und dann war es läuft. Ich habe manchmal gar nicht gemerkt, dass ich am Ziel war. Also denn doch schon, aber es war dann irgendwie, das war dann irgendwie klar. Ja, also und auch mit dem Thema Schmerzen umgehen. Das war natürlich unglaublich interessant am Anfang. Dann gehen Sie raus, Sie sind in einem körperlich, also es schmerzt alles und auf einmal gehen Sie raus und fallen wieder zurück. Das muss man erst mal lernen. Auch diese unglaubliche Disziplin brauchen Sie ja dafür. Ne? Das glauben Sie gar nicht, was Sie dafür eine Disziplin brauchen. Ja? Welche Zeit sind Sie denn gelaufen? Sie müssen wissen, gute Frage, ich bin ein Finisher, ich bin kein Gewinner. Wenn ich ein Gewinner wäre, hätte ich diese Höchstleistung alle nicht geschafft. Weil meine Intention war gar nicht, für den Marathon zu laufen, Sie werden jetzt lachen, sondern ich wollte mich selber entdecken. Ich wollte meine Grenzen erkennen und. Das war meine Motivation und Intention, nicht wie schnell ich war. Nie, noch nie. Weil in diesen Grenzbereichen, wo ich mich bewegt habe, brauchen Sie ja eins, ein Körpergefühl. Und zwar ein Körpergefühl, dass Sie nie im roten Bereich sind. wenn Sie verstehen, was ich meine. Ne? Sie müssen, dürfen nie im roten Bereich sein. Das erleben Sie im Spitzensport natürlich ganz normal, weil der Körper ist ja so, der signalisiert es nicht. Jetzt sind Sie noch ganz stark, nicht? Aber wenn Sie sich denn wenn Sie im roten Bereich zu lange sind, auf einmal macht der Körper Bumm, dann gibt es auch keine Erholung mehr. Sie kommen dann auch nicht zurück, Sie können sich dann nicht mehr erholen. Und ich musste halt lernen, also das waren an sich meine Herausforderungen, dass ich immer im grünen Bereich bleibe. Ne? Natürlich ganz spannend, jetzt stellt mir doch mal eine Frage, Herr Wagemann, wie erleben Sie denn jetzt hier so diesen Alltag? Müsste für Sie ja irgendwie total langweilig sein. Sag ich, ja, das ist ja, woher ich sagen kann, ich verbrauche mich nicht mehr. Ditte? Weil... Und bin im Grunde genommen mit meinem energetischen Potenzial, bin ich immer eine Stufe höher, kommt auch aus der Systemtheorie, immer eine Stufe höher als das, was man von mir, was hier gefordert wird. Ja? Also das nennt man an sich Potentialität und Realität. Also anders ausgedrückt, meine Potentialität ist höher, als was das Leben mir jetzt hier bringt. Das heißt, dadurch bin ich immer am Agieren und nie am Reagieren. Und damit wird das Leben was? Ganz easy, es wird leicht. Und wenn das Leben leicht wird und Sie die Bilder haben, dann kommt das Leben mit dem Bild ja auf einen zu. Durch dieses Bild, es gibt ja keine Zukunft. Also da auf die Frage, ne? Es gibt ja keine Zukunft, dass wir uns nicht falsch verstehen. Das ist eine Konstruktion, also eine Eselsbrücke, die brauchen wir, weil ja mein Bild, verstehe man mich energetisch so aufbaut. Ist das so? Das heißt, ich erlebe das hier interessant, aber ich muss da natürlich immer lachen. Ich sehe ja nur die Möglichkeiten. Ne? Ich sehe ja nicht das Negative. Ne? Und bin dann natürlich auch konzentriert auf meine Person. Ich will ja auch meine Potenziale noch weiter entfalten. Haben wir gehört, ich will 120 Jahre alt werden. Also ich habe ja noch richtig Zeit. Ne? Bin 63, irgendwie geil, oder? Richtig Zeit. Kann noch mal richtig loslegen. Ne? Und bin jetzt natürlich, und das ist das Schöne am Erwachsenensein, wenn er das richtig macht und eure ganzen Lebensfehler korrigiert, ey, das ist ja so eine sensationelle Zeit. Ne? Man hat diese Grunderfahrung, ja? Man hat schon ein bisschen, man weiß diese Spielchen, die alle laufen. Die eigenen Masken sind vielleicht schon gefallen. Man hat auch die ganzen Krisen schon oder diese vielen Krisen alle durch. Gehört ja auch dazu. Ne? So, aber das bringt einen irgendwie, das, ja, irgendwie auch schön. Und dadurch empfinde ich auch Krisen, die ich auch habe, empfinde ich aber auf einem anderen Niveau. Schaut mal, wenn du ein Energieniveau hast von 120 und Krisen kommen, ist ganz normal, das Leben ist ja keine Einbahnstraße. Jetzt kommen die Krisen. Ich erlebe die Krisen, ich sag mal, auf 130, ne, Prozent. Dann falle ich mal ab auf 80 oder 100. So, das ist doch irgendwie, dann gehe ich doch mit einer Krise anders um, oder? Auf diesem Energieniveau ist das richtig. Jetzt habe ich aber ein Energieniveau einer Kümmerversion. Sehen Sie also, vielleicht sogar Minusenergie, bei Ihnen nicht. Also ich kann Sie trösten, hier hat keiner eine Minusenergie, gibt es übrigens nicht. So schlimm ist es bei Ihnen noch nicht. Manchmal muss ich sagen, hier sind einige im Raum, sah in Vordringen, hier sind Leute, natürlich nicht namentlich, hier gibt es Leute, die haben eine Minusenergie, das müssen Sie sich mal vorstellen. So tot, energetisch, versteht er das? Also Sie können auch sitzen, essen und trinken. Aber energetisch, so tot, die haben eine Minusenergie. So, und dann erleben Sie das Leben anders. Ne? Und das ist ja wieder sowohl für Ihren privaten Bereich als auch für Ihren Unternehmen oder beruflichen Bereich. Sie treffen einfach bessere Entscheidungen und sichere. Weil, nochmal, ich wiederhole, weil wir müssen immer Entscheidungen unter Ungewissheiten und unter Unsicherheiten treffen. Warum? Ne? Weil wir nie eine vollständige Information haben. Ne? Und das macht einen dann natürlich relativ sicher. Und warum Sie lernen das Nächste, und dann machen wir eine Pause, ist, Sie lernen Entscheidungen treffen. Und das machen die meisten nicht. Die meisten treffen keine Entscheidung. Warum nicht? Weil, in Ihren Denkmustern schon so eingebrannt hat, unbewusst, alles unbewusst, also hier ist keiner schuldig, alles ist toll, dass Sie hier sind, entspannen Sie sich. Aber es hat sich unbewusst, überprüfen Sie das mal, so eingebrannt, dass ich im Grunde genommen mehr daran denke, was ich nicht machen will, das ist ja auch deutsch ein bisschen, was ich nicht kann, als das, was ich machen will. Und das limitiert mich wieder. Also denken Sie auch mal selber dran. Immer Ausreden oder irgendwas, dann ist schlecht und zum Glück ist der Wagemann an allem schuld. Jetzt haben Sie ein Alibi, Wagemann. Ganz toll. So. Und das limitiert uns so. So, ja, das war also, und dann, wie gesagt, Marathon des Sables, dann bin ich vom, das war im April, und dann bin ich von April bis September immer am Wochenende, in der Woche arbeite ich ja, also ganz normal, Marathons gelaufen, 23 und auch Ultramarathons, also über 40, 42 Kilometer. Bin dann im September diesen Gore-Tex, ist ja die Bekleidungsfirma, Transalpine, im Marathon, der geht von Berchtesgaden nach Meran, also über die Alpen 7000 Meter hoch und so ein bisschen ab, so Berggelände, also da gibt es ja keine Straßen mehr und mit ein bisschen Rucksack. Den habe ich 240 Kilometer, den mich gelaufen, jetzt kommt der Höhepunkt. Also, und dann bin ich eingeladen worden zu dem höchsten und schwierigsten Ultratrail in der Welt. Der findet natürlich wo statt? Im Himalaya. Und zwar in Nepal. Und zwar nennt er sich Annapurna. Kennen Sie, es gibt ja den Everest-Bereich und den Annapurna-Bereich. Und der nannte sich, den gibt es nicht mehr, weil er auch zu gefährlich wohl war, Annapurna Mandala, Mandala, wissen Sie, ist ja auch ein energetisches Thema, Trail Run. Der heißt, der ging um das gesamte Annapurna-Massiv. Sollte ich Ihnen mal die Bedingungen sagen? Wollen Sie hören? Sie müssen erst mal 3 Tage mit, also 10 Kilo Gepäck, Sie müssen alles mitnehmen. Also Sie laufen mit 10 Kilo Gepäck. Dann müssen Sie 100 Kilometer in 3 Tagen zum Start erstmal laufen. Das ist die erste Bedingung. Ja? Und der Start ist der höchste Start in der Welt, den es gibt, auf 4568 Meter, und zwar im Annapurna Basecamp, wo die dann alle da ganz nach oben steigen. Da war der Start, der höchste Start, den es in der Welt gibt. 4500, so, da ist die Luft ja ein bisschen dünner, oder? So, da haben sie noch 10 Kilo, da müssen sie noch laufen und kriegen noch ein Roadbook. Und ich bin da nur hingekommen, das ist aus Sicherheitsgründen, da war ja auch noch Krieg mit den Maoisten. Da haben die noch ein Geheimabkommen gemacht, dass wir da durch ein paar Grenzbereiche, hat es rechts und links geballert, also alles normal, super. Musste man vertrauen, dass die da nicht schießen, aber die haben irgendwie Geheimabkommen mit der Regierung gehabt, dass die dann in der Zeit so eine, wie sagt man, wie sagt man dazu? Waffenruhe, jetzt haben wir es, Waffenruhe. So, dann, wie gesagt, und dann geht der Startschuss, da sind die besten Bergläufer in der Welt und ich. Ich bin ja nicht der beste Bergläufer, oder? Also, ich bin da nur durch Zufall reingekommen, wie bei mir vieles im Leben. Ich habe irgendwie durch einen Kontakt da angerufen und habe dann gesagt, Sie haben ja gar nicht die Voraussetzung, sage ich, nee, haben Sie ja auch recht, also warum soll man jetzt auch dann streiten? Aber ich habe ja diese hohen Yogalehrerausbildung. Und dann habe ich denen gesagt, können Sie ja mal als Pilotprojekt mit mir versuchen. So, weil ich war überhaupt, Entschuldigung, kein Bergläufer. So. Und habe dann nur da ganz naiv erzählt, was ich schon gemacht habe in der Sahara. Da haben die mich natürlich ausgelacht. Haben mich aber trotzdem genommen, weil auch Arzt da war, also alles schon sauber. Pass auf, und jetzt, weil es ist auch ein bisschen witzig, wollte so ein bisschen, weißt du, pass auf. Und jetzt war ja Folgendes, jetzt hat die Gruppe sich getroffen, die besten Bergläufer in der Welt und ich. Also so müssen wir das sehen. Ja? So, aber jetzt, pass auf, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt waren, und jetzt kam die Arzt, es waren glaube ich so 18, 19, also mehr durften auch nicht. Und jetzt kam die Ärztin, die ist auch immer mitgelaufen, also alles sauber. Und die hat vorher hat die Untersuchung gemacht, für alle, also öffentlich. Und zwar hat Puls gemessen und. Ja? Also, ne? So. Und ich war der Letzte. Also Zufall, weil ich dann irgendwie da in der Reihe saß. Und ich habe doch, pass auf, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe doch durch die Atemtechnik gelernt, die ja nicht wussten, dass ich meinen Puls ganz schnell runterbringen kann. Also quasi in Bereiche, verstehe mal, wo Sie sagen, also so mehr Spitzensportler kann man ja gar nicht sein. Verstehe mal, und der liegt so bei 45, also so diese Weltklasse, so 40, 45, je nachdem, weiß ich nicht, aber dass Sie mal eine Vorstellung haben. So, ich dann meine Übung gemacht, dachte, oh, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich habe das zu übertrieben. Jetzt hat die hier meinen Puls gemessen, hat die vor allen Aufschrei bekommen, sensationell, sowas gibt es ja überhaupt noch nicht. Jetzt haben die mich angeguckt, verstehe mal, als ob ich hier der größte Bergläufer mit den Ressourcen bin. Siehst du? So, da habe ich dann, wie macht man sowas? Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht war das ein Fehler und so ein bisschen abgemildert, war vielleicht jetzt ein Zufall. Jedenfalls habe ich das nicht so thematisiert. Ich dachte dann nur, wie ich denn da oben in meinem Zimmer war, um Gott, da hast du nicht so ganz so aufgepasst. Hätte ja auch sein können, dass ich denn jetzt auf einmal hier so Vorbild bin und bin ja gar nicht. Ne? Und das andere war, also das war, und da werde ich nicht vergessen, das war wirklich, also mehr Unbekanntes können Sie nicht haben. Sie sind im Himalaya, 4.500 Meter hoch. sind da wirklich nicht das Potenzial. Sie wissen, dass gleich der Startschuss losgeht. Da können Sie ja nicht 10 Stunden warten. Da wird die Fahne aufgemacht, ein paar Fotos fürs Fernsehen, dann geht's los. Pass auf, jetzt kommt ein Dilemma. Und das war wirklich ins Unbekannte gehen. Jetzt geht der Startschuss los. Die können alle laufen, ich nicht. Da war Eis, Blankeis, dass wir uns da mal richtig verstehen. Ich mit dem Rucksack völlig noch aufgeregt. Nach 3 Minuten waren die alle weg. Ich war quasi im Himalaya alleine. Und wir mussten nach Rotburg laufen. Also wir hatten Rotburg. Sie müssen wissen, man ist so weit von der Welt, da kommen jetzt diese ganzen Ängste so komprimiert. Wissen Sie, so schlimmer geht es nicht, kam alles hoch. Sie sind so weit von der Welt weg, dass Sie quasi, da gibt es nur noch einen Muli. Und wenn Sie jetzt sich verletzen, braucht man 3 Tage. Da gibt es auch keinen Hubschrauber. Sie müssen irgendwie 3, 4 Tage mit dem Muli runter. Also wirklich, wo man mal das Gefühl hat, am Arsch der Welt und keiner kann einem helfen. Jetzt waren die alle weg. Und ich musste ja abends da zu der nächsten Station kommen. Und das werde ich nicht vergessen vom Augenblick her. Ne? Da hat sich quasi so dieses ganze, in Sekunden, dieses ganze Leben, diese Ängste bei mir wieder gespiegelt. Und das war jetzt schön. Ich war in Angst, also wie sagt man, gelähmt. Bin dann auch, glaube ich, auch gleich gestolpert. Also in den Schnee war alles fürchterlich. Und auf einmal, ich kann nur so Danke sagen, auf einmal hat sich diese Angst in eine Zuversicht gewandelt. Das kann ich nicht intellektuell beschreiben. Das ist einfach ein Gefühl. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Das kann man nicht beschreiben. Aber ich weiß heute warum. Weil man, was ich Ihnen ja vorhin angeboten hat, wir mussten mal raus aus unserer Komfortzone. Da wäre auch jetzt nichts passiert, dann gibt es schon mal, weil da gibt es auch Leute, die dann suchen, wenn sie zu lange weg sind, dann gehen die auch schon mal zurück. Also da gibt es auch, wie sagt man, einen Begleiter, einen Staff, der da guckt. Also so ist es nicht. Aber das waren ja nicht meine Ängste. Es war keiner da. Ich dachte, ich bin jetzt ganz alleine. Und ich habe gar keine Ahnung, wie hier zu laufen in diesen Felsen, nach diesen Wegen. Wenn sie einen Weg falsch nehmen, dann sind sie woanders, dann können sie nicht wieder zurück. Nur mal, und der Lauf ging also 340 Kilometer und 18.000 Höhenmeter hoch und runter. Also die, ich sage immer, Sie müssen sich vorstellen, ich bin auf solchen Wegen gelaufen, nehmen Sie mal hier, natürlich keine Wege, sondern es ist ja alles nur Stein, Sie laufen über Stein, das ist natürlich super für das Koordination, also mehr 14 Stunden konzentrieren, besser können Sie gar nicht trainiert werden, ne? Weil einmal weg, sind sie weg vom Fenster. Und sie müssen sie aber, das Schlimmste war mit Höhe. Ich bin manchmal so an, Sie müssen sich vorstellen, da sind sie so 600 Meter, geht es da runter. Da sind sie quasi auf den Gang gelaufen, ich weiß nicht wie oder gegangen. Da müssen sie schon ein bisschen tief durchatmen und ganz entspannt bleiben, weil da geht es richtig runter. Ja, jedenfalls, ich bin dann Letzter geworden. Ja, aber ich habe es geschafft. Und ist nur so nebenbei. Und was ganz wichtig war, einer, die sich da richtig vorbereitet haben, der ist 20 Kilometer vom Ziel, müssen Sie sich mal vorstellen, ist der umgeknickt, weil Konzentration, ne, und konnte dann nicht laufen, hat nicht gefinisht. Ne. Natürlich, der hat sich 2, 3 Jahre vorbereitet, für die war das ja mehr. Also und der liebe Gott hat mich da auch begleitet irgendwie, also daran glaube ich auch ein bisschen, dass ich da unverletzt rausgekommen bin. So, das machen wir mal die eine, machen wir noch 2, dann machen wir wirklich Pause. Das zweite war, fällt mir, ich habe mehr, das zweite war, was habe ich noch gemacht? Oh, ja, Radrennen, danke. Kennen Sie das härteste und längste Radrennen in der Welt? Race Across Amerika. Wie bitte? Von Ost nach West. Genau, genau. Von Ost nach West. 5000 Kilometer, ich sag mal einmal quer durch Amerika, 33.000 Höhenmeter, alle Klimazonen, also Wüste, alles drin. Dann durch Mittelamerika, langweiliger geht's nicht, da gibt es nur eine Straße, also schlimmer geht's nicht. Monument Valley, also auch wieder diese Schönheiten, also alles bei. Und auch nur durch Zufall, wissen Sie, wie ich da reingekommen bin? Da hat wieder ein Team sich vorbereitet, ein Jahr. Und kennen Sie den Huey Kelly, den Extremsportler? Der ist verletzt ausgefallen. Und dann hat, kennen Sie den, das war der erste, der Hubert Schwarz, das war ein Extremsportler, der ist einmal um die Welt gefahren mit dem Rad und ein bisschen älter. Und der hat so ein Viererteam zusammengestellt, die haben ein Jahr trainiert, kostet 50.000, 60.000 Euro, weil da muss alles mit bei sein. Ja. Und der ist ausgefallen 6 Wochen vorher. Jetzt haben die, Zufall, jetzt haben die gecastet. Die brauchten jetzt einen Ersatz, sonst wäre das ganze Team, weil das ein Team war, zusammengebrochen, die hätten nicht starten können. Und auch die Investitionen. So, jetzt haben die gecastet und Zufall, durch Zufall wieder, ich kenne ja alle die nicht so, ist mein Name gefallen. Und dann hat der Hubert Schwarz mich angerufen, ja, ich habe von dir gehört, also von Ihnen gehört, Herr Wagemann, können Sie mal kommen? Sag ich, um was geht's denn da? Ich habe erstmal die Nacht nicht geschlafen. Sag ich, okay, ich komme. Ja, also, und da hat der 20 gecastet, auch Olympiasieger, also war wirklich alles bei, was so kann. So, und dann wurde vorgestellt, gemacht, getan. Ich konnte mit dem Hubert Schwarz so ganz gut auf so einer anderen Ebene. Da merkt man schon, ne? Wieder was, ne? Botschaft, irgendwie so eine Ebene, irgendwie war da was. Ja? Man merkt so, so. Jedenfalls, ich mache es kurz, dann hat er sich denn da vor allem für mich entschieden. 5000, also ich bin ja trainiert durch den Ironman, aber doch nicht für so eine Ressource. Hat er sich für mich entschieden. Und ich will Ihnen sagen auch warum. Und jetzt sind wir beim Extrem, wo man unglaublich lernen kann. Was denken wir? Ich hätte jetzt in dieser Ressource Radfahren, natürlich, verstehe mal, 5000 Kilometer, ich habe es ja nicht trainiert, ich war 6 Wochen, ich habe das doch nicht gehabt, ich war ja gar nicht trainiert für dieses Thema. So, müssen Sie sich mal vorstellen, also 120, 180 Kilometer kann ich schon fahren, kein Problem, aber nicht diese Strecke und diese Dimension. Und was ist da gewesen? Ganz einfach, in solchem Extrembereich ist die, in dem Bereich die sportliche Kompetenz nur ein Drittel. Es gibt 3 Drittel. Und deshalb hat er sich für mich entschieden. Das erste Drittel ist mentale Kraft. Also wenn, so, gehen Sie mal von aus, ich glaube, da finde ich nicht so viele in der Welt. Jetzt mal, da bin ich jetzt mal ganz unbescheiden. Also mental muss ich Ihnen jetzt nicht zeigen, aber da finde ich nicht so viele in der Welt. So, das ist das Erste. Ja? Übrigens auch für uns, wenn wir werden ja nachher noch ein paar Sachen durchgehen. Wenn man mich fragt, war mal, was ist denn das Wichtigste? Mentale. Das mentale Thema. Wir können, auf uns runtergebrochen, sie können sich alle nicht, das ist das Problem, gerade bei den Jungen, sie können sich alle nicht auf längere Zeit konzentrieren, über längere Zeit. Katastrophe. Meine ganzen Workshops muss ich schon anders aufbauen. In 5 Jahren muss ich die alle nur noch ein bisschen beschäftigen und ein paar Spielchen machen. Wir können ja gar nicht mehr ernsthaft was sagen. Wir können sich alle nicht mehr richtig konzentrieren. Das ist das große Thema. Wir haben durch die, man weiß auch woher. So, das ist die Ressource, also auch für Sie, also Konzentration. Das zweite ist große Anpassungsfähigkeit an die Umweltbedingungen, egal an welche. Also nicht kämpfen. Das, was Sie ja so schön in Ihrer Eingangsrede gesagt haben, bin ich Ihnen ja sehr dankbar. Lasst den Wagemann mal, ne? Aber kämpft mit dem nicht und guckt, was hochkommt, weil es bringt nichts, weil es ist nur Energieverlust. Weil was jetzt bei Ihnen hochkommt oder nicht, ist mir auch egal, hat ja mit mir gar nichts zu tun. So, und das schaffen wir auch nicht. Das gefällt mir nicht, ne? Meine Füße sind kalt, ist zu heiß, ist zu warm, kennen wir. Also diese kleinen Leiden, die wir hier alle im Alltag haben, auch unbewusst, ne? Sind ja alles irgendwie falsche, was wir uns auch selber immer antun. Ne? Das ist ganz schnell anzupassen, also gar nicht zu kämpfen, weil sie dann natürlich Hochenergie verlieren. Ne? Und das dritte ist meine radfahrerische Kompetenz, ja, die war mal nicht ein Drittel, die war 20%. Und dann ist Folgendes passiert. Und jetzt vielleicht wieder eine Lernphase. Was kann man nicht trainieren? Und das war natürlich meine Ressource. Das habe ich unbewusst dem Schwarz alles vorhergesagt. Das war ein rollendes Unternehmen ohne Schlaf. 8, also wir sind 8 Tage, 21 Stunden und 15 Minuten unterwegs gewesen. Also sie haben immer, weil sie sich auch abwechseln, Schlaf, aber nur ganz kurz. Und der Staff hat aber keinen Schlaf. Oder wenn sie keine Disziplin haben, sie können Schlaf nicht trainieren. Und das große Chaos begann, das sagte ich intuitiv, sage ich, Hubert, wenn die Gruppe mal explodiert, weil ich bin ja krisenerfahren, dann kannst du ganz entspannt fahren. Ich kümmere mich dann um die Gruppe, weil ich ja mit Krisen ganz gut umgehen kann und mit solchen Extremsituationen, wenn ich angegriffen werde, wenn alles explodiert und. Also habe ich 1000 Mal Erfahrung. Da wäre ich ganz ruhig übrigens, ja. Da wäre ich ja nicht, da wäre ich ganz ruhig und entspannt und sehe auch sofort das Bild und weiß wieder hin, wie man auch denn was macht. Also gar keine Hektik. Und da kam es denn noch, war der Staff, musst du dir mal vorstellen, der Staff ist kollabiert, weil die haben ihre Ruhezeit nicht eingehalten. Darauf wurde auch nicht geachtet. Disziplin, wir wollten noch ein bisschen aus dem Fenster gucken, oh, komme ich hier gut durch Amerika, ist ja ganz, ganz interessant. Und dann ist die Gruppe explodiert, das heißt, die haben geweigert, die mussten ja fahren und betreuen und kochen. Sie mussten ja auch, die haben sich teilweise verfahren, er musste als Fahrer hinterher 40 Meilen zurück wieder, also ganz schlimm. Und die haben sich dann geweigert, weiterzufahren. Und das war ja natürlich mein Einsatz. Ja, so, naja, habe ich denn hinbekommen, also ganz entspannt und so, gefahren, dann haben wir quasi als Fahrer, mussten wir noch Beifahrer sein. Ich sehe mal, dass das überhaupt weitergeht. Also ich will damit Folgendes ausdrücken. Wenn man wieder ein Bild hat und eine Motivation, dann geht der Körper, das ist vielleicht ein Schlüsselsatz, was ich auch gelernt habe, der geht in extremen Situationen mit allem, mit seinen Ressourcen wesentlich ökonomischer um. Ganz interessante Erfahrung. Auch mal jetzt auch im Alltag. Also wenn ich mich quasi ein bisschen mal ein paar Dinge auseinander konfrontieren, muss jetzt nicht gleich das, was ich mache, aber es sind ja auch die Kleinigkeiten. Der Körper geht ökonomischer mit seinen Ressourcen um, wenn er gefordert wird. Das wusste ich ja alles, deshalb war ich da immer ganz entspannt. Grüner Bereich kannte ich von meinem Körper, ich gehe nicht raus, egal was passiert, da kann so viel Druck aus der Gruppe kommen, ich mache meinen Stil, ich fahre meine Dinger und alles andere interessiert mich nicht. Das weiß ich ja, weil es wird ja nach 8, 9 Tagen abgerechnet, nicht nach 3 Tagen, das müssen wir mal vergessen. Da ist ja ein anderes Bild. Ja, jedenfalls haben wir das hinbekommen und sind dann gut durchgekommen, aber das war nicht alles, weil ich ja das nicht hatte. Also das war ja nicht auf mein, das war ja nicht geplant. Hatte ich eine Woche später, lachen Sie jetzt bitte nicht, hatte ich einen Ironman gebucht in Rot. Also ich kam dann quasi aus dem Flugzeug nach Hause, weil ich hatte den ja so, okay, habe ich jetzt auch nicht abgesagt und bin, habe noch den Ironman gemacht. So. Wie ja auch war, so ging, war schon, aber weil ich ja nicht im roten Bereich bin, versteht man, dann braucht man halt ein bisschen länger, aber das hat noch keiner in der Welt geschafft, also auf die Idee zu kommen, nach so einer harten Sache noch einen Ironman zu machen. So, und das Dritte, dass wir mal so eine Vorstellung haben, war folgendes, ich bin der Einzige in der Welt, der in, ich glaube in 5 oder 6 Tagen, weiß ich jetzt nicht mehr, auf 2 Kontinenten 3 Ironmans gemacht hat. Und zwar in Kanada, und ich wollte einmal in meinem Leben, weil ich ja nicht so, wollte ich mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Und in Kanada, ich komme ja nicht rein, in welche Weltmeisterschaft komme ich rein? Es geht ja dann nur immer weiter oder irgendwie, und in Kanada war eine Weltmeisterschaft im doppelten Ironman, über die doppelte Distanz in Quebec, also im Bundesstaat Quebec in Kanada, war in Lewis, heißt dieser Ort, das gegenüber von Quebec auch da, war eine Weltmeisterschaft im doppelten Ironman, wenn Sie wissen, was das heißt. Also 7,8 Kilometer Schwimmen, 360 Radfahren und 2 Marathons und nonstop. Ja, so macht das Bild. So, und da habe ich mich angemeldet. Da war folgendes Problem. Da war dieses Zeitlimit 32 Stunden. Also in 32 Stunden musste man ins Ziel, sonst wurde man aus dem Rennen rausgenommen. Da dachte ich, da habe ich meditiert. Also Bild. Habe ich mich, übrigens, bei diesen Extremsachen, ich habe immer vorher ein Bild gesehen. Habe ich es nicht bekommen, habe ich es nicht gemacht. Ich brauche dieses Bild, habe ich es nicht gemacht. Habe ich es nicht gesehen, habe ich es nicht gemacht. Habe auch Dinge dann nicht gemacht, weil ich hatte dieses Bild nicht. Ja. Da habe ich folgendes Bild gehabt. Ich schaffe es es war 30 Stunden. Und die haben 32, genau. Und ich habe gesehen, ich schaffe es in 32 Stunden. Da dachte ich mir, rufe ich mal beim Veranstalter an und sage, ob die dieses Zeitlimit nicht ein bisschen höher setzen können. Ich will mal 2 Stunden, komm Leute, wollen wir jetzt, seid mal jetzt nicht so genau. Haben nicht böse beschimpft, also, das ist eine Weltmeisterschaft, wie kommen Sie auf so eine Idee? Sag mal, also lassen Sie es denn, ja, also ganz böse beschimpft. Ich habe dann aber weiter meditiert. Und jetzt kommt dieses Bild. Können Sie sich erinnern, was ich eingangs sagte? Das Bild führt mein Denken zum Handeln. Ne? Habe ich weiter meditiert. Und dann, pass auf, dann hatte ich ein Bild, ich schaffe es, und das war so zwischen 29 und 30 Stunden. Das war dann quasi meine innere Gewissheit. Ich mache es kurz, ich bin dann angekommen in 29 Stunden und 15 Minuten. Also nur mal wieder, nicht, und das sind natürlich jetzt, sagen wir mal, Anker, das sind Trainingsphasen. Das heißt, ich habe so ein, durch diese Bilder habe ich mir so ein Selbstvertrauen aufgebaut und trainiert auch. Ich trainiere das heute noch, ne? Weil das ja auch ein bisschen mit Intuition zu tun hat, dass mir im Grunde genommen, wenn ich dieses Bild habe, diese Gewissheit, dann kann ich mich auch in solche extremen Situationen begeben.